Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 100. Tja, ich weiß nicht. 20. Falsch. Garantiert nicht. Hallo zur Hornstrecke 33. Achso, hallo auch von mir. Ich dachte, du stellst mich vor, so wie es sich ich gebührt. Ich bin zu langsam. Ich bin Alex und heute ist dabei... Udo Momento. Okay, gut. Ich wusste jetzt nicht, welchen deiner Alias ich verwenden sollte. Eine Enzyklopädie ist nur für Rap-Kontexte. Das stimmt. Heute Deutschpunk-Kontext. Nee, heute einfach nur Stromgitarren. Ach ja, so war das, genau. Stromgitarrenmusik mit, das erste Lied war Abriss. Exakt. Mit Karrieretypen. Richtig, gut vorgelesen. Ja, aber wir wissen nicht, was das, aus welchem Film das Sample vorne war. Naja, es war sicherlich nie aus Gotrabigo, denn es war ganz klar Ralf Richter. Das heißt, ich vermute, es ist eher aus einem Bang Boom oder? Bang oder vielleicht auch aus Superstau. Das wäre auch möglich. Ach, naja, gut. Westdeutsch sozusagen. Ja, wenn du weiterhin in lokalpatriotischen Anwendungen dich ergehen willst. Nee, ich wollte eigentlich... Ja, richtig. Also es läuft letzten Endes darauf hinaus, dass das sehr engstirnig von dir war. Okay, gut. Warum hast du das gespielt? Weil es mir einfach gut ins Ohr geht. Und das führt uns ja vielleicht so ein bisschen grob zu unserem heutigen Thema hin. Denn mein Vorschlag war ja, dass wir uns so ein bisschen über... Bandcamp versus physische Tonträger unterhalten. Und tatsächlich ist das eine Band, über die ich auf Bandcamp gestolpert bin. Oder viele dir jetzt auf Anhieb ein besseres Thema ein, außer keins. Nee, das stimmt. Ich hatte es vergessen, dass wir uns das Thema überlegt haben. Ja, tatsächlich habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob sich dieses Thema auf einen ganzen Podcast auswalzen lässt und habe aus diesem Grund ja insgesamt 11 Lieder mitgebracht, um von dir das Gleiche zu verlangen, sodass wir möglichst wenig sprechen müssen. Ja, aber du hast jetzt Bandcamp entdeckt. Ich habe Bandcamp nicht entdeckt, aber tatsächlich nutze ich es in letzter Zeit doch recht exzessiv. Ich hab ja viele von den Sachen, die wir bisher immer gespielt haben, auch immer auf Bandcamp verlinkt, weil ich das damals, weiß nicht, wann das losging, 2011, ein ganz gutes Format fand, weil man musste nicht angemeldet sein, um sich Musik anzuhören. Und musst du auch jetzt immer noch nie. Für die Bands war das eigentlich immer ganz nett, weil du hast halt zack einen Ort, kannst du drauf tun, jeder kannst du anhören und zur Not auch kaufen. Mittlerweile macht man das. Ich tue das tatsächlich. Früher hat man ja wirklich gedacht, hey, man kauft doch was Digitales nicht, aber mittlerweile macht man das. Ja, man gewöhnt sich an alles. Ja, das ist halt einfach... Du belastest dich nie unnötig mit irgendwelchem, naja, vielleicht heben wir uns die Diskussion pro und contra physische Datenträger für die nächste oder übernächste Pause auf. Aber ich finde es tatsächlich ein ganz spannendes Konzept, auch wenn ich nicht wirklich weiß, wie Bandcamp funktioniert. Also ob du das als Band am Ende wirklich geil findest. Es gibt ja auch Bands, die einfach ihre Mucke da hochstellen, aber trotzdem nicht zum Kauf anbieten, weil du wohl offensichtlich einen PayPal-Account brauchst oder du musst ja irgendeine Zahlungsmethode Ich glaube, es ging lange nur über PayPal. Das kann natürlich sein, dass das auf Misslieben in alternativeren Kreisen stößt. Das also ich habe es zumindest schon häufiger gehabt, dass du die Sachen dir zwar anhören kannst, aber es nicht diesen Kauf-Button gibt. Okay. Wobei es natürlich immer andere Wege gibt, aber müsst ihr selber googeln. Oder wie sagt man, wenn man nicht googeln sagen will? Suche maschinieren. DuckDuckGoen. Aber da verzichtest du natürlich auf diese ganzen fantastischen Doodles, die Google immer anbietet. Okay, aber die beste Form Musik zu hören ist ja live, oder? Ja, aber natürlich schwer durchführbar. Wenn ich jetzt zu Hause vorm Rechner sitze, habe ich nie die Möglichkeit, mir eine Kombo nach Hause ins zu ordern. Ja. Also könnte natürlich bei den Toten Hosen anfragen, die ja für Wohnzimmerkonzerte bekannt sind, aber die will man ja nicht hören. Und selbst wenn, dann nicht immer. Lieber Rammstein in Bademänteln. okay, ich spiele einfach mal was. Na klar. Also von Bands, die ich auch live gesehen habe. Ich habe übrigens keine der Bands, die ich heute spiele, live gesehen. Wirklich? Also, ja. Echt? Trotzdem gut. Wie viele habe ich? Ich habe die Hälfte habe ich live gesehen, die andere Hälfte nicht. Wie kriegst du dann eigentlich auf Bandcamp mit, welche Lieder oder welche Bands du dir da, oder hast du dann externe Quellen, weil Bandcamp ist ja jetzt nicht so verlinkt irgendwie, dass man sagt, okay, ich höre mir die Band an und hier hört ihr mal noch die 10 anderen an, die hören sich alle. Nee, na, wenn du einen Account bei Bandcamp hast, dann hast du ja quasi dort eine Sammlung, die über dein Profil abrufbar ist. Und ja. Ich gucke dann halt tatsächlich manchmal bei Zeug, was mir gut reingeht, wer hat das noch gekauft und was haben die noch gekauft? Okay. Also so eine Art Spionage-Ding. Okay. Nö, ich finde es tatsächlich als so einen kleinen Anstoß ganz hilfreich, aber es ist natürlich trotzdem sicherlich auch kritisierbar. Ja, das stimmt. Okay, also ich weiß gar nicht, ob das chronologisch noch ist, aber ich hatte Ficker in Leipzig gesehen bei einem Konzert oder was oder Festival sogar. Da ging's, das war vom Roten Stern Leipzig ausgerichtet und die hatten, da hat noch so eine andere Band dann gespielt, die hat so eine Hymne für den Roten Stern Leipzig oder irgend so einen Quatsch gemacht. Und die war aber auch richtig schlecht. Ich bin aber Ficker. Fand ich richtig gut. Mit dem schönen Lied Gefahrengebiet. Falls die Polizei mal wieder durchdrehte, wen ruft man da eigentlich? Ganz schöne Sample-Wut. Hm? Mhm. Sprechen wir? Also läuft der? Das läuft immer. Wir uns noch privat unterhalten oder ob das schon wieder über die öffentlichen Kanäle läuft. Soll ich dazu noch was sagen? Also eigentlich, es gibt eigentlich 5 geile Lieder auf der Kassette. Da kann man gerne mal reinhören. Kann man gerne reinhören, ja. Wie viele Lieder sind insgesamt drauf? Bis gar nicht 12. Okay, also 5 geile und 7 mittelmäßige. Mindestens Mittelmaß. Obere Mittelklasse, ja. Wollen wir gerne eins anschließen, oder? Ja, sonst wären wir nicht fertig, wenn wir so viel haben. Ja, na dann. Wollen wir erstmal deutsch bleiben? Oder ich könnte zumindest eine andere deutsche Band, die aber nicht auf Deutsch singt. Dann mach doch. Habe ich auch live haben mich auch live überzeugt, sozusagen, wenn man das so sagen möchte. Die Band heißt Crevasse. Was machen die? Ich nenne es mal nichts. Wir haben vorhin uns auch darüber unterhalten, dass du mit diesem Schubladen total gut einordnen fahre. Ja, ich kann das immer sehr gut. Deswegen gut, dass du es vorher nochmal gemacht hast. Genau, und die haben im AZ gespielt und ich war total baff. Alle haben zwar nur gesagt, naja, ist schon mal 100 Mal gesehen. Aber ich habe die vielleicht auch schon in der Art schon mal gesehen, aber die waren sehr energisch, ne? Wenn man mal eine Band sieht, die wirklich auch Bock drauf hat, was zu präsentieren oder so. Also davon mal abgesehen, 100 Mal gesehen, wie oft haben wir denn Tangled Lines gesehen oder ja, Judith Christian? Stimmt, und dann haben wir ohne gesagt, da gehen wir nach dem 3. Mal nicht mehr hin. Aber nach dem 5. Erinnere ich mich übrigens noch an den Judith Christian Konzert im Kulturrathaus. Es war ein Sitzkonzert. Oh, da war zu so einer Galerieeröffnung, da waren Stühle aufgestellt. Mhm. Und es waren eigentlich primär feine Leute da. Naja, das Kultur, Bildungs, Bürgertum. Ja, Leute, die sich Musik im Sitzen anhören. Genau. Und da war das genau die richtige Musik. Also wenn ihr bei Krawatt sitzen könnt, Respekt. Oh. Und ich habe die auf dem Fluff dann nochmal gesehen. Und danach, ah ja, da kann ich, pass auf, noch vom Fluff Birds in Row spielen. Yeah. okay. Ja, das war die Fluff-Ecke, meine. Also schon. Auch eine Band, die du live gesehen hast? Crevasse und Birds in Row habe ich jetzt beide live auf dem Fluff gesehen, ja. Ja, das ist halt so ein also Ding. Jetzt ne? Also jetzt gerade erst vor 3 Monaten, waren es vor 2 Monaten. Warum ja. Ich Bandcamp als Krücke benutze, wobei das vermutlich übertrieben ist, denn es gibt ja genug Bands auf Bandcamp, die du vermutlich sonst nie live sehen würdest irgendwo. Aber Crevasse habe ich zum Beispiel gar nicht vorher gekannt und Birds in Row kannte ich nur, weil die auf Vitriol Records, wo hier Ghost Limp und Graf Orlok und so drauf sind, dass sie da eine Platte hatten. Da hatte ich die schon mal gehört. Von daher. Nee, aber ich komme ja kaum noch auf Konzerte. Das ist ja so ein bisschen als Geisel der Lohnarbeit. Aber deiner speziellen Dienstleistungsbranche, in der du dich... Und grundsätzlich ist es natürlich auch kein Problem, wenn ich sage, ich will dann und dann mal frei haben, aber ich merke mir sowas einfach nicht oder ich kriege es zu spät mit. Und dann ist es halt häufig so, dass noch mehr Leute hinwollen. Naja, und dann... Ich hab ja... Bist du halt derjenige, der dann dran glauben muss. Ja, das stimmt. Ja, wir müssen uns ja auch reinteilen, mit Dienstleistungen am Kind. Aber ich habe dann dadurch halt die Sachen genommen, dass man halt die Festivals halt mitnimmt, weil da bist du halt einfach mal 2 Tage weg und siehst halt, keine Ahnung, 60 Bands anstatt nur 3. Und kannst du eigentlich nur gewinnen. Und wenn du auch nichts kennst, was gerade aktuell ist, dann findest du auch eigentlich mehr gut. Ja, das ist doch sowieso das Ding. Also ich fand das früher als... Halt ich noch so regelmäßig auf Konzerten war, fand ich es immer gut, wenn irgendwas lief, was du nie kanntest. So, weil du meistens irgendwie mit einer Platte hinterher rausgegangen bist, weil du gemerkt hast, so, also zumindest eine von 3 oder 2 Bands war halt richtig geil. Also ich mochte es immer, so ein paar neue Sachen irgendwie einfach mal so quasi ins kalte Wasser zu springen. Und mittlerweile, wobei ich mich... Du hast es ja live dann schon gehört, also es war ja jetzt nicht so kalt, das Wasser. Also nee. Und ich kann mich eigentlich gar nicht mit Arbeit rausreden. Es gab, glaube ich, auch schon genug Gelegenheiten, wo ich mir freigenommen habe und dann einfach zu miese Laune hatte, um irgendwo hinzugehen und dann doch zu Hause versackt bin. Also das ist so ein bisschen... Ich habe mal bei Pokoradio, da hatten die so einen Typen, der war bei der Partei Die Partei. Der hatte erzählt, dass die waren auf irgendeinem Seminar, wie man sich so als Politiker verhält. Und einer der ersten Tipps, die gegeben haben, war, dass man sich nie entschuldigt. Okay. Weil dann, man wirkt immer kompetenter, wenn man immer so tut, als ob das alles so sein müsste, wie man das so raushaut. Einer der ersten Tipps, die ich in meiner Ausbildung damals bekommen habe, war, du musst lernen zu lügen. Ja, das gehört natürlich, das ist dann wahrscheinlich der zweite, aber das wirkt anscheinend kompetenter. Und ich versuche das auch seitdem, dass man halt nicht immer so, ach ja, aber das ist tief in einem drin. Das dauert wahrscheinlich ewig, bis es raus. Aber mir ist es seitdem echt aufgefallen, dass so Leute, wo man so denkt, ach krass, die haben übelst Ahnung, dass das echt so ist. Die labern halt auch nur Stuss, aber die entschuldigen sich nie dafür. Und dann denkt man immer so, naja gut, die werden schon recht. Und du musst vor allen Dingen ohne Unterlass labern, um mit deinem Gegenüber überhaupt keine Möglichkeit zum Einspruch zu geben. Und nach 5 Minuten ist sowieso wieder vergessen, was für Scheiß du gerade erzählt hast. Nach diesem Konzept funktioniert ja auch der Podcast. Also wir labern und labern und dann spielen wir wieder neue Musik. Und niemand wird sich hier irgendwie beschweren können. Doch, man wird sich zum Beispiel beschweren. Ich habe nicht gesagt, wie die Lieder hießen. Und nicht von welchem Album die sind und wo die Bands herkommen. Wer soll sich beschweren? Wann? Bei wem? Aber dafür habe ich ja immer, da habe ich ja immer gesagt, also dafür mache ich dann die Bandcamp oder überhaupt irgendwelche Links. Wenn es kein Bandcamp ist, dann halt irgendwas anderes. Wikipedia. Irgendwo, wo man sich einfach laut.de den Rest anhören kann, meistens. Ja, also wenn man sich nirgends was anhören kann, dann halt auch Wikipedia. Aber da haben halt die wenigsten Bands schon die Ehre bekommen, bei Wikipedia gelistet zu sein oder so. Zumindest auf der deutschen. Oder? Keine Ahnung, ich benutze die deutsche Wikipedia relativ selten. Also ich gucke eigentlich bei den meisten Sachen per se erstmal auf die englischsprachige Wikipedia. Hm. Aber apropos Wikipedia, habe ich gestern auch wieder irgendeinen Artikel offen gehabt. Und das ist mal amüsant zu sehen, wie da tatsächlich jeder irgendwas eintragen kann. Weil da war in irgendeinem Artikel über irgendwelche Bands oder über Mucke, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, waren in der Aufzählung von Bands ein Name von irgendeiner Person, die in den 50ern schon gestorben ist oder noch früher oder was und aus irgendeinem akademischen Umfeld kam, irgendwas vermutlich mit, ich glaube, es war Archäologie oder irgendwas zu tun, also nichts mit irgendeiner Art von Musik vordergründig. Also dann wurde der Typ. Aber der Name ist, der Name ist einfach mal in dieser Aufzählung mit aufgetaucht und verlinkt halt zum Artikel zu dieser Person. Ja. Nur weil, keine Ahnung, sich vielleicht jemand gedacht hat, oh, das möglicherweise, oder das ist ein entfernter Verwandter von mir und ich möchte gern, dass der nochmal ein bisschen sein Lebenswerk, dass das so ein bisschen gewürdigt wird und weil ich weiß, in einem Artikel zu dieser Musikrichtung gucken so viele Leute rein. Ein paar davon klicken aus Versehen drauf und dann haben sie... Was heißt aussehen? Dieser Name passte halt auch überhaupt nie zu den restlichen Bands. Das war halt einfach ein lateinamerikanischer Name in einer Liste von Bandnamen oder zumindest Namen für Solo-Interpreten, die nicht wie normale bürgerliche Namen klangen. Okay. Und dann klickst du als Neugier halt drauf. Also gerade wenn du vielleicht dich in... Ich glaube, es hat ja irgendwas mit Hip-Hop zu tun, weil ich ja gestern diese Colorado-Hip-Hop-Dinge-Geschichte hatte. Und da klickst du natürlich drauf, weil du dir denkst, Moment, wieso habe ich von dieser Person noch nie gehört? Obwohl das in den 90ern eigentlich meine Musikrichtung war. Kein Killer gemacht, sondern Killer-Archäologie. Naja, du kann ja auch gerne so aus dem De La Soul-Umfeld, also schon so ein bisschen intellektuellen / Nerd-Rap, aber auch das war nicht der Fall. So, wollen wir denn gleich nochmal was spielen? Ja, na klar, wir müssen viel spielen. Okay. Jetzt bist du aber dran. Na dann machen wir doch einfach Bip mit Psychedelic Paralysis. Yeah. Reptilienlauf. Spielt das auf die Lemuren an? Mit Sicherheit auf die Lemuren aus, wie heißt der Film? Nee, die Lemuren, ich meine aus dem Film, die gibt es in Wirklichkeit. Ja, ich weiß, aber ich dachte, du meinst die Lemuren, die in, wie heißt denn dieser Film mit dem Zebra und dem Löwen und, und dem Pinguin in Madagaskar, genau. Die Lemuren meinst du, siehst du, ja stimmt, die gibt es natürlich auch. Vielleicht verwechsel ich da was. Nee, aber Bib fand ich richtig gut. Ja, Aber Cemetery fand ich auch gut. Hat mir beides. Also Cemetery ist tatsächlich so eine Band, die ich am Anfang meiner Bandcamp-Sucht für mich entdeckt habe. Also ja, tatsächlich schon, länger als wenige Monate ist es auf jeden Fall nie her. Und Bib kenne ich tatsächlich erst seit, mir fällt übrigens auf, dass ich sehr oft tatsächlich sage. Vielleicht sollte ich das durch quasi ersetzen. Einfach nicht entschuldigen. Richtig. Und Bib kenne ich erst seit wenigen Tagen. Das war auch so ein Ding. Also mitunter findest du ja auch einfach, haben ja halt Labelsseiten auf Bandcamp und dann guckst du dich halt so ein bisschen durch deren Katalog und da ist halt auch oft was dabei, wo du halt sagst, nein, man kriegt ja dann auch dauernd die Updates hier. Ach, hier, die haben wieder das irgendwas veröffentlicht und die. Tatsächlich kriege ich aber von, das einzige Update, was ich kriege, ist von Twisted Chords. Also die sind die einzigen, die mehr oder weniger fast täglich neue Editions zu ihrem Katalog haben. Ansonsten habe ich eigentlich. Einmal die Woche kommt schon mal irgendwo was wieder. Also bei mir bisher noch nie. Also ein, zwei andere Sachen mal, aber ja, eigentlich sonst nur von Twisted Chords. Aber ich habe auch nicht wirklich viele Labels in meiner Following-List. Okay. Ja, gut, das ist wahrscheinlich dann. Ach, herrlich, ne? Wie Web 2.0 ich mich gerade fühle. So, ich habe einen Bandcamp-Account, ich habe eine Following-List. Ja, aber Web 2.0 wäre ja, wenn du Interaktion mit anderen Menschen hättest, oder? War das habe ich ja vielleicht auch indirekt, indem ich mitunter in ihre Sammlung gucke. Ja, ich denke, dass wir immer noch eher so Konsumenten halt von. Ja, ich scheue die Interaktion mit anderen Menschen auch. Ich verstehe das voll und ganz. Das ist ja das Schöne am Internet, dass man mit den anderen nicht reden muss. Ich muss nicht mal mehr in den Plattenladen gehen. Ja, genau. Ich kann auch bei Konzerten den Merchstand ignorieren und mir denken, hole ich mir auf Bandcamp dann. Einfach runtergeladen. Nee, aber eigentlich war ja tatsächlich dieses, da war es gerade wieder, dieses Thema Bandcamp. Weil wir uns letztens darüber unterhalten hatten, wie sinnvoll es ist oder es tatsächlich ist, sich so eine physische Plattensammlung noch zuzulegen. Also wir haben es beim Umzug gemerkt, wie schwer es mir fiel, mich von meinen Videokassetten zu trennen, also quasi gar nie. Ja. Oder halt, wie nervig es ist, eine größere Plattensammlung zu transportieren, wenn es vom Dritten in den dritten Stock geht. Ja, niemand will die dann halt schleppen und eigentlich hörst du sie auch gar nicht mehr. Aber du weißt genau, wenn ich nur eine von denen irgendwie weggebe, dann werde ich mich in 5 Jahren drüber ärgern, dass ich ausgerechnet diese Platte nicht mehr habe. Ach, ich habe mich nie geärgert. Mir ist es, also klar, das ist ein, du kannst das natürlich gerne machen. Und ich hasse das, wenn Leute sagen, doch, wenn du sagst, ich habe mich nie geärgert. Habe mich nie geärgert. Nee, das ist auch absolut legitim, aber ich habe mich schon des Häufigeren geärgert. Und sei es nur darum, dass ich meine alten Märchenplatten weggegeben habe. Ja, was mir jetzt beim letzten Umzug richtig schwer fiel, wo ich immer noch dran harder oder knaube, dass ich meine große Kassettensammlung quasi zurückgelassen habe. Und das Ding ist, bei den Kassetten, da sind ja eigentlich auch oft nur die Alben drauf, halt irgendwie 3 Alben auf einer Kassette halt vorne und hinten, die du halt nur beim Autofahren gehört hast, aber weil doch so viele Platten, ich habe das ja alles digital und ich könnte mir das alles anhören, aber schon allein diese Anordnung von welche Single vor welcher Platte und auf den letzten 5 Minuten noch, das ist alles so, so speziell und persönlich. Mhm. Also das fand ich halt, das finde ich halt krass, so persönliche Sachen weggeben, die, weil die, die Musik oder diese Platten, die, die Musik kriegst du ja meistens dann doch wieder, also es ist halt irgendwas Rares, aber meistens ja nicht. Und naja. Ja, deswegen. Also ich fand das immer eigentlich eher befreiend, den Kram so loszuwerden. Und die Sachen, die, naja, jetzt hast du halt irgendwie eine Festplatte, die voll ist mit irgendwelchen Schrunz und dann, naja, tippst halt nur das ein, was du, wo du denkst, was du hören willst, und den Rest siehst du halt einfach nicht mehr und ärgerst dich nicht darüber, dass das irgendwie. Naja, das ist halt das Ding. Also es liegt halt irgendwo rum, ist halt egal, ist halt so klein. Aber da es mir offenbar so schwerfällt, mich von Sachen zu trennen, ist es vermutlich das Beste, mich gar nicht erst damit zu belasten. Das stimmt, ja. Und so geil ich das finde, wenn, wenn Leute irgendwie ein geiles Plattencover gestalten und eine Platte machen und so überflüssig finde ich es für mich halt auch, weil ich weiß, eine 7-Inch lege ich mir zu Hause nie auf, wenn ich einfach nur in Ruhe Musik hören will. Außer ich habe Freunde da und wir beschließen, eine kleine Disco im Wohnzimmer zu machen, dann ist es natürlich überhaupt kein Problem, die Platte auch mal umzudrehen nach 2 Liedern oder nach einem. Aber ich finde es jetzt einfach nur zum Musikhören viel entspannter, mir das einfach digital oder weil ich sowieso einen Rechner meistens laufen habe, einfach über den Rechner laufen zu lassen. Und dann läuft halt das ganze Album durch. Gut, auch das muss nie allzu lange dauern. Also auch da kannst du ja bei einem Album mit 14 Liedern nach 13 Minuten oder kürzer schon wieder durch sein. Aber ich finde es halt eben gerade bei Mucke, wo die Lieder wirklich so kurz sind, echt entspannter, wenn du einfach dir nur eine Playlist in den Rechner hauen kannst und das in Ruhe hörst und vor allen Dingen eben nicht dieses Platzproblem hast, wohin mit den ganzen Platten in meinem Zimmer und wo und wer trägt es beim nächsten Umzug. Und das ist halt eher so ein so Plattenkurven. Es ist schön, die in der Hand zu haben. Es ist schön, so, sich so ein geiles Cover anzugucken. Aber es ist mehr oder weniger auch nichts anderes, als sich ein, also zumindest für mich nie mehr, als sich ein Bild in einer Galerie zu kaufen und sich das zu Hause an die Wand zu hängen. Es ist eigentlich nur noch das Cover, was für mich bei einer Platte interessant ist. Der eigentliche Tonträger, den brauche ich halt nie mehr. Ja, was? Wo der Hornstreckenblock auch gestartet ist mit den Texten. Ne? Das war für mich immer früher extrem wichtig. Auch wenn ich Platten gekauft habe, wenn da kein Textblatt drin war, habe ich auch oft Platten nicht gekauft, weil damals hatte man da nicht so viel Kohle. Und ja, das war immer so ein Totschlagkriterium. Wenn keine Texte drin waren, Platte einfach nicht gekauft. Und das hat dann natürlich dann auch aufgehört, wo ich gesagt habe, nee, ich hole mir gar keine Platten mehr. Und da war das dann auch mit den Texten so ein bisschen vorbei. Und das vermisse ich jetzt manchmal oder oft. Mhm. Also bei vielen Bands, die ich so höre, wo ich die vom Anhören gut finde, weiß ich halt nicht, ob die Texte gut sind. Aber zum Glück hat ja unter anderem auch Bandcamp die Funktion, dass die Texte dort mit nach Political Correctness filtern kannst. Nee. Das wäre natürlich noch schöner, wenn man da seine Lieblingskriterien Nee, ist natürlich Quatsch. Aber dass die einfach die Möglichkeit haben und dass es auch immer mehr Bands gibt, die das halt auch schnallen, wie das läuft. So. Da nimmt einem ja Bandcamp auch diese geistige Fähigkeit ab, sich mit dieser MP3-Tech-Technologie auseinanderzusetzen, sondern die zeigen einem, dass nur hier könnte dein Liedtext stehen und dann kopieren das auch manche rein und dann erscheint das auch in den Dateien und das ist dann wieder gut. Und das mache ich mittlerweile wieder mehr gern. Textblatt war mir tatsächlich auch immer sehr wichtig, ne? Aber auch da bist du ja, wenn du eine Platte irgendwo in einem Mailorder bestellst, steht dir auch nicht dabei, Textblatt dabei. Und dann holst du die halt und dann ist sie da und es gibt kein Textblatt und das ist natürlich jetzt kein Rückgabekriterium, wenn die Mucke trotzdem geil ist. Aber ich fand das echt immer ganz gut, wenn du dir eine Platte irgendwie so die ersten Male anhörst, die in Ruhe anzuhören und dann das Textblatt in der Hand zu haben und einfach mitlesen zu können. Weil es halt ja auch gar nicht so schwerer noch als bei Filmen teilweise. Selbst wenn du dir einen Film im O-Ton anguckst, verstehst du aufgrund von Gegebenheiten dort bei der Aufnahme nie immer alles. Du verstehst oder es ist irgendwas genuschelt oder was auch immer. Und da finde ich sogar bei Filmen, die du dir anguckst, immer ganz einfach oder ganz hilfreich, die gleichzeitig zum englischen Ton auch englische Untertitel meinetwegen mitlaufen zu lassen, um... Ja, es hilft halt, sich damit mehr intensiver zu beschäftigen. Ne? Ja, naja, aber es lenkt natürlich gleichzeitig bei Filmen zumindest ab vom, vom Geschehen auf dem Bildschirm. Und wenn du die Mucke anhörst, dann konzentrierst du dich natürlich am Ende, wenn du das Textblatt dabei hast, auch eher auf den Text als vielleicht auf das Lied im Ganzen. Aber das kannst du ja im Endeffekt danach auch noch nachholen, wenn du immer weißt, worum es geht. Aber das ist echt so ein Unterschied. Also ich habe ja auch wirklich so angefangen, dass man halt immer bei den Punk-Hardcore-Bands sich halt mit den Texten auseinandergesetzt und die halt ja auch in dem Sinne gut fand, weil die halt zu einem gesprochen haben über Sachen, die andere Sachen, andere Medien nicht betreut haben. Und von daher war das eigentlich immer extrem wichtig. Und ich finde es halt... Und ich hatte dann mal mit irgendjemandem so eine Diskussion über Alpinist. Kennst du die Band? Nee. Und ich fand denen, ihre Texte fand ich einfach pathetisch, jetzt für mich persönlich. Aber alle fanden die Band richtig gut. Und dann war das Gegenargument von der anderen Seite, die Texte sind doch eh scheißegal. Es geht doch nur um die Musik. Und da habe ich so gedacht, also gerade irgendwie in der Subkultur für mich überhaupt nicht. Also sind die Texte schon extrem wichtig. Und umso lustiger ist, dass ich es in heutiger Zeit eigentlich fast gar nicht mehr weiß, wovon die Bands eigentlich singen. Wahrscheinlich von Tod und Hass und Gewalt. Also quasi wie immer. Ja, alles beim Alten. Nee, ja, aber du findest ja schon dafür häufiger auch Texte im Netz, zumindest wenn du danach suchst. Also, ja, na klar. Wie gesagt, natürlich nicht von allem, aber... Also es wird besser. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es mal so ein Tal der Tränen für mich gab. Oder... Und du hast, der Ignoranz. Also, du hast ja quasi so Schülerlotsen-mäßig versucht, allen anderen da rauszuhelfen, indem du in den Anfangstagen der Hornstrecke Texte abgepaust hast. Ja, damals war das ja noch total neu und heiß, dass man halt in MP3s diese Texte mit und dass die Programme das einem anzeigen und so ein Nerd-Scheiß. Halt. Aber wenn die Musik sehr schnell ist, dann kommt es natürlich auch vor, dass das Lied vorbei ist, bevor die erste Liedzeile durchgelaufen ist. Nee, das ist richtig cool gemacht. Nee. Wenn die Texte... Du musst sehr schnell lesen. Die laufen ja dann so mit. Also wenn der Text größer ist, ist das Fenster, wo das halt reinpasst, dann läuft das halt dem Lied entsprechend mit, wo du halt gerade bist. Und wenn du es noch krasser machen würdest, die Karaoke-Funktion. Dann könntest du dir einen Punkt mitspringen lassen. Könntest du alles machen. Also es kann da beliebig komplex werden. Ne? Okay. Das ist nach oben offen. Nö, aber weil auch, ich denke schon, dass auch viele von den älteren Platten, die jetzt nicht so legendär sind, die ich aber trotzdem gut finde, habe ich halt die Texte dann auf so einer offenen Plattform halt mit veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf, aber bisher hat sich noch keiner beschwert. Was? Soweit ich gesehen habe, ich auch immer den Bandnamen dazu geschrieben, nicht deinen eigenen. Nicht meinen eigenen, ja, das so nett war ich schon, damit andere Leute. Alexanders Gedichte-Podcast. Damit andere Leute halt auch was davon haben. Weil es gibt ja auch Programme, die das dann automatisch quasi runterladen, wenn man halt sagt, okay, ich höre mir jetzt das Lied hier an. Und wie geht denn der Text davon? Das war mir neu. Na? Und das ist. Deswegen habe ich das auch ein bisschen vom Blog weggeschoben auf diese offene Plattform. Weil in dem Blog, naja gut, das liest man mal oder auch nicht, wahrscheinlich eher nicht. Aber ähnlich wie den Podcast, den hört man nicht. Das ist auch wie mit dem Podcast, ich habe es eigentlich für mich gemacht und dann hatte ich es eh und dann kostet es eh nicht, das auch noch ins Netz zu stellen. Das ist wie die Filmmog-Assembler, die ich damals gemacht habe, wo ich dann immer noch gedacht habe, so, ich mache mal noch 10 Exemplare und baue mal noch ein Cover dazu. Und eigentlich hat es immer nur zwei Leute interessiert. Da wollte ich wohl noch drauf, dass wenn du, weil die Cover und so und dieses Schickmachen von Platten, das wird ja auch von vielen gut gefunden. So. Und ich verstehe das auch aus so einer Bandperspektive, wenn du sowas machen willst. Also du bringst halt eine Platte raus, willst die auch noch schön machen und diese Cover hier und denkst dir da halt irgendwelche verrückten Sachen halt aus. Und das ist ja auch durchaus... sehr legitim, aber ich denke, dass sich das dadurch dann auch so ein bisschen so auf so Leute spaltet, die gibt halt die Masse, die halt auf Spotify irgendwas anklickt und dann gibt es halt irgend so eine Nerdgruppe, die das halt richtig abfeiert, wenn du halt irgendwelche abgefahrenen Cover machst. Die dann tatsächlich nach den Covern mit dem Patronengurt suchen und genau. Womit wir wieder Paranoia werden. Ist das jetzt wieder oder war es schon? Das war jetzt als Hechtfest war an dem Wochenende. Ach so, okay. Gut, also hier der Hinweis zum Paranoia. Letztes Jahr haben wir es noch eine Woche vor Paranoia gemacht. Heute sagen wir, ihr habt es verpasst. Nee, ihr wart ja alle da. Hauptevent. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, dass Sorry. Die... Alles gut. Jetzt habe ich mich schon wieder entschuldigt. Spiel mal einfach ein Lied, mir fällt es jetzt eh nicht ein. Von dir nochmal was? Oder? Na klar, dann mach JJ Doll. Oder mach mal gleich zwei. JJ Doll und danach kommen Nuts. Nuts? Oder Nuts. Nee, Nuts heißt es. Also wie Knoten, ja, aber, nur mit, ohne K vorne, oder? Ja, aber anglophile Menschen sprechen das ja tatsächlich. She's onto you. Genau, JJ Doll aus New York und Nuts bilde ich mir ein aus Memphis. Das kann beides gespielt werden. Ist sauber, ja. Ja. Okay. Oberkörper bekleidet, alles tipptopp. Yeah. weitermachen, ne? Ja, ich kann nicht mehr tippen. Okay. Okay, da habe ich mich ja wieder ins Fettnäpfchen gesetzt. Inwieweit? Na, mit dem Oberkörper frei. Aber naja. Linke Freiräume. Da gibt es überall Ecken und Kanten. Okay, bin ich lass dich weitersprechen. Fällt da gerade keine originelle Antwort dazu ein. Du meinst, ich soll mich weiter in meinen reite ich nur weiter reingraben. In den Sumpf und jetzt. Ich spiele einfach von Lotion Goodbye Humans und danach von Die Futility. Lotion habe ich zum Beispiel auch auf einem sogenannten Festival gesehen, auf den sogenannten Berliner Koks-Festspielen. Dem Festival Nothing Nice to Say. Und die haben in so einem im Keller im Koma F, also nicht im Koma F, sondern daneben in so einem anderen Keller gespielt. Und es waren barbarisch viele Leute, weil die so eine andere Band sehen wollten. Und ich stand vorne am Bühnenrand von dieser 10 cm Bühne. Und als die Band angefangen hat zu spielen, habe ich. 10 cm tief oder hoch? Hoch. Aber ich stand halt an der Kante. Aber als die Band angefangen hat zu spielen, habe ich die Band nicht mehr gesehen. Weil vor mir einfach nochmal 5 Reihen Leute waren, die alle auf dieser Bühne standen. Und es war echt so voll und so krass. Und ja, und die machen halt so neusigen, was auch immer. Und es, ja, also ich, das war sehr intensiv, sage ich mal so. Das war mal wieder ein Konzert, wo man Schiss hatte. Das war, fand ich richtig gut. Okay, jetzt bin ich auf die Mucke gespannt. Ja, ich finde die auf der Platte hier, das kommt nicht so rüber. Vielleicht lag das so an meinem Zustand oder was, übermüdet und. Aber was heißt denn Schiss? Vor physischem Schaden, den du nehmen könntest? Ja, weil du warst in diesem Keller. Möglicher Erstickungstod? Ja, Erstickungstod. Okay, nicht, aber dann alles möglich. Also, das ist ja, hört sich an wie ein typisches Nünchritz-Konzert. Aber die Band hatte zusätzlich noch solche Strümpfe als Masken und ja, hat halt diese krasse Musik gespielt. Das war halt auch ein, die haben halt so ein Elektrobeat drunter oder sowas, der halt auch brutal laut war und dir halt den Magen halt umgestülpt hat so. Also es kam alles Gute zueinander. Also wenn Kunst so Emotionen auslösen soll, dann haben die das in dem Fall bei mir definitiv geschafft. Genau die richtigen Emotionen. Wir hatten auch nachgeguckt, wofür, weil Lotion ist ein, wie nennt man das, ein Akronym. Akronym, ja. Also ich glaube zumindest, dass es so heißt. Ich habe es gestern im Radio mehrfach gesagt. Ja. In der Hoffnung, dass es tatsächlich stimmt. Warte mal, jetzt muss ich nochmal anklicken, wie es hieß. Und es steht für Legacy of Terror in Occupied Nations. Ja, und das ist auch textlich so ungefähr der Inhalt, dass sie und das sind eigentlich relativ simple Texte, die dann aber halt auf die ekelhaften Seiten der Menschheit zumindest aufmerksam machen. Und auch du hast dich gefühlt wie in einer Occupied Nation, als du. Ja, irgendwie schon, Bühne ja. Stand. Die haben ein Lied. Das war die Legacy of Terror für dich. Die haben ein Lied irgendwie, das heißt hier Torture Report, das hätte eigentlich auch gut gepasst zu dem Auftritt. Das passte. Aber, naja, muss man live gesehen haben, denke ich. Danach kommt Die Futility. Futility heißt Nutzlosigkeit oder sowas. Oder, genau, wie die Borg in Star Trek auch immer gesagt haben, Resistance is futile. Da gibt es so diesen geilen Elektriker-Witz, kennst du den? Nee. Mit der Parallelschaltung, wo es um den Widerstand, den elektrischen Widerstand, noch eine andere Leitung gibt und dann steht da, Widerstand ist zwecklos. Das ist total witzig. Ist das ein Meme? Das ist so eine Art Meme unter Elektrotechnik, okay. Glaube ich. Ja. Das war Lotion mit Goodbye Humans und Die mit Futility. Und? Jetzt von dir wieder was? Na, ich dachte, wir können noch mal ganz kurz, ich weiß, wir müssen Zeit einsparen, aber die Marke liegt ja bei 126 Minuten, die werden wir heute nicht erreichen, aber der Gedanke war halt schon irgendwo so um zwischen 60 und 90 Minuten. Wie weit sind wir jetzt? Eine Stunde, denke ich. Eine Stunde, okay, naja, das schaffen wir. Wir können ja noch mal ganz kurz auf dieses Bandcamp-Thema zurückkommen. Denn, naja, das war doch heute so ein bisschen das Damoklesschwert, was über dem ganzen Podcast schwebte und drohte, uns zu enthaupten. Aber es gibt eigentlich nur die eine Plattform, oder kennst du nur eine andere, die das... Naja, ich glaube, Soundcloud war früher mal... So ein bisschen hatte so ein ähnliches Konzept, aber... Richtig scheiße. Also das ist, du musst erstmal irgendwie einen Haufen JavaScript aktivieren, damit die Seite überhaupt funktioniert. Und die läuft echt beschissen. Also. Und es ist auch so konfus irgendwie, ich komme da nicht... Also ich habe ja selber einen Account da, weil ich damals noch meine Filmmucke-Mixe hochgeladen habe, als ich noch gemacht habe, bis zu dem Zeitpunkt, als es dann halt auch so weit war, dass die erkannt haben, wenn Copyright-geschützte Musik irgendwie dabei ist, und das war ja mehr oder weniger alles. Also das heißt, du konntest dann eigentlich nichts mehr hochladen, ohne die Meldung zu bekommen, hier ist irgendwas dabei, und dann hast du das rausgenommen, von dem du annahmst, dass es vielleicht das Lied sein könnte, hast es ausgetauscht und dann wurde das nächste moniert. Ja. Nee, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte in Bezug auf Bandcamp, ich weiß ja gar nicht, ob das für die Bands geil ist, also ob die es tatsächlich nur so als Vehikel nehmen, um irgendwie so ein bisschen mehr Bekanntheitsgrad zu erlangen, ob die es vielleicht einfach, also ansonsten eigentlich total scheiße finden, weil ich weiß halt nicht, was die an Gebühren an Bandcamp abdrücken, wieso die glaube ich 10% oder 20%, also relativ viel direkt an Bandcamp. Dann geht ja noch was für PayPal drauf halt. Für PayPal, dann auch nochmal ein Atzen. Und dann gibt's, hatten die, wo ich mich damals mit beschäftigt hatte, hatten die auch so eine Anleitung, wie man bei PayPal irgendwie so einen anderen Modus beantragen kann, dass du irgendwie für die ersten 12 Euro weniger Prozente bezahlst, dass du irgendwie weniger Grundgebühr hast oder so. Also das sind dann zwar, ach ja, so rum, du hast halt höhere Prozente, aber weniger Grundgebühr. Und dadurch kommt es für dich halt billiger, wenn du unter 12 Euro irgendwas verkauft hattest. Also die haben sich da auch schon in den Kopf gemacht. Aber das heißt, am Ende des Tages ist es halt einfach eine Firma, die halt auch ihr Geld verdienen will. Aber das heißt, du hast ja dort häufig die Option, zahle so und so viel oder mehr. Das heißt, die Haare rauf und denkt, dieser Idiot, warum hat er denn 13 Euro oder 14 oder 15 bezahlt? Hätte er nicht einfach nur 10 bezahlen können? Nee, aber weil ich eben... Bandcamp jetzt so ein bisschen für mich als Heilsbringer sehe, oder nicht als Heilsbringer logischerweise, aber schon als eine gute Quelle für Mucke, auf die ich sonst nie gestoßen wäre, aber halt eigentlich überhaupt nie weiß, wie... Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen... Wenn tatsächlich dazu stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so Plattenverkäufe einen signifikanten Anteil an dem Geld ausmachen, den die Bands irgendwie wiedersehen. Aber es kostet dich halt ja auch im Umkehrschluss erstmal nie viel, außer die Bandcamp-Gebühren und PayPal. Aber du musst ja keinen Tonträger produzieren. Die Lieder musst du ja machen. Naja, aber die hast du ja eh gemacht. Also, und das teilt sich ja oft. Das ist ja wie mit allem, was du irgendwie in digitaler Variante kaufen kannst, hast du ja erstmal keinen Produktionspreis, der sich jetzt wirklich auf diese Einheit runterrechnen lässt, na klar, du kannst du am Ende alles, die ganzen Produktionskosten auf komplett alle verkauften Einheiten umrechnen, aber du hast halt im Vergleich zu einer Platte eine höhere Gewinnmarge, solltest du zumindest haben oder sollten einen höheren Gewinnanteil, als müsstest du jetzt erst eine Platte produzieren, da kriegt am Ende auch noch irgendwie ein ja, Label was von ab, was da den Vertrieb macht. Und ja, das war ja der Gedanke, dass man halt kein Label mehr hat, sondern halt nur diese Plattform und das direkt verkauft, dass du dir damit sozusagen schon wieder den Mittelsmann noch sparst oder halt einen billigeren Mittelsmann mit Bandcamp hast. Hast du natürlich aber halt auch nicht den Hintergrund, weil viele, wie du ja auch gesagt hast, man guckt sich ja auch Labels an und weiß dann, okay, auf dem Label sind Bands, die mir gefallen, also gucke ich auch mir Sachen an, die ich nicht kenne, aber die halt rausbringen. Und das fehlt ja dann halt schon. Von daher gibt es ja mittlerweile auch viele Labels, die halt dort was machen. Naja. Und da ist aber ich, also um mit dem Geld, also ich denke halt einfach, dass du verkaufst doch eh nur in den ersten 2 Monaten Platten, danach ist es doch schon wieder so abgelöst von irgendwelchen, was dann nach schon wieder rauskam, dass du musst ja in relativ kurzer Zeit irgendwie dieses Geld generieren. Und wenn du da halt nicht genug Klicks bekommst, kannst du eigentlich nur live spielen und T-Shirts. Weil du bei T-Shirts, die kosten im Einkauf der je 3 Euro. Wenn du die für 10 Euro verscharrst, hast du 7 Euro Gewinn. Wenn du bei einer Platte, wenn du die machst oder selbst bei den Dateien, keine Ahnung, also na gut, bei den Dateien, wenn du gar nichts reinsteckst und eh die Platte gemacht hast, dann hast du natürlich auch viel Gewinn, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute für 10 Euro digitale Scheiben kaufen. Also ich schlag dann auch schneller zu, wenn einer sagt, okay, das ist ja ein normales Album, aber es kostet halt 5 Euro im Download und 10 Euro für die Platte, weil ich das halt eher verstehe. Aber ich gebe tatsächlich so als immer den gleichen Preis wie die feste, also wie die echte Platte aus? Ich weiß ja nicht immer, was die echte Platte kostet. Wenn da steht sold out, dann steht ja in der Regel kein Preis mehr dabei. Aber ja. So meine Eselsbrücke ist der falsche Begriff, aber sehr boogie. Also ja. Ich gebe in der Regel für ein Album so zwischen 10 und 12 Euro aus. Ah. Oder, und für eine 7-Inch irgendwie zwischen 6 und 7. So, das ist so ein bisschen mein... Ich habe meine Eselsbrücke ist 50 Cent pro Lied. Das ist ein bisschen komisch bei Geballerbands im Vergleich zu irgendwelchen langatmigen Sachen, aber so in dem Dreh zumindest. Also dass man, ich meine, viele schreiben es einem ja doch irgendwie vor, wie viele, also kannst du ja immer mehr geben, okay. Aber das ist halt auch so ein Ding, ne? Also die Diskrepanz zwischen, wenn du ein Label hast, was auf Bandcamp ist, und Bands, die auf dem Label sind, aber einen eigenen Bandcamp-Account haben, dann hast du häufig auf der Labelseite einen Preis, zahle, was weiß ich, 7 Euro oder mehr, während die auf der Bandseite steht, zahl, was du willst. Und genau. Ich frage mich aber tatsächlich immer, also was ist für die Bands jetzt geiler? Oder ist es völlig egal, ob ich bei der Band tatsächlich irgendwie das Album kaufe und da, also da einen Zehner lasse oder ob ich bei dem Label einen Zehner lasse? Also bei so Bandcamper-Verkäufen, wie viel zieht sich da denn ein Label noch ab? Ja, das weiß ich nicht. Das ist ja dann Label-Band. Nee, mir war schon klar, dass du es nie wehst. Ja. Und am Ende ist das auch für alle, die zuhören, gerade völlig uninteressant. Für alle, die selber eine Band haben, die werden sich denken, ach, diese Idioten haben überhaupt keine Ahnung. Warum fragen die sich Sachen, die wir schon längst wissen? Nur ich frage mich das halt und irgendwie mussten wir den Podcast heute auch so ein bisschen mit Inhalt füllen. Komm, lass noch ein Lied spielen. Wir sollen uns nicht entschuldigen. Ich entschuldige mich doch nie. Das klingt doch so. Wir spielen mal eine französische Band. Faux de pas. Hiver solitaire. Würdest du das auch so aussprechen? Hiver, genau. Hiver ist, glaube ich, Winter und solitaire einsam, der einsame Winter. Ah, fetzt. Aber da sind Texte dabei bei der Kassette, aber die habe ich, ich kann halt kein Französisch. Aber abschreiben kannst du trotzdem. Hätte ich früher vielleicht sogar gemacht, aber ich habe es ja nicht abgeschrieben, ich habe das gescannt und dann hat das so ein Du sollst dich nie entschuldigen. Spiel das Lied. We'll be right back. war ich gespannt drauf. Das war jetzt Career Suicide noch von ihrem neuen Album oder neuerem Album? Das ist von diesem Jahr, also schon ziemlich neu. Okay. Frag mich jetzt nicht, wie das heißt. Ich habe es vergessen. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich dann immer rausfalle. Ne? Ich gucke mal eher, was so neue Sachen oder neue Bands, die ich noch nicht kenne oder kleine Sachen. Und bei Career Suicide, die hatten aber halt aufgehört und dann waren die für mich wie weg und dann würde ich nie wieder auf die Idee kommen, danach zu suchen, den, ob die was Neues machen oder was. Ich habe tatsächlich auch nie nach Career Suicide gesucht, sondern habe halt auch da auf der Labelseite einfach nur das Cover gesehen. Welches Label ist das? Deranged? Nee, also möglicherweise. Also damals waren sie auf Deranged. Das könnte durchaus sein. Nee, habe ich da gerade eben schon, bin ich da eingeknickt und musste weinerlich gestehen, mich entschuldigend halb, dass ich es nie weiß. Aber es könnte ja doch, ich glaube, es war Deranged. Denk ich nämlich auch. Ja, Tatsache. Ja. Machine Response. Also ja, genau, das, was ich gesagt hatte. Ach, hier ist auch BIP drauf. Da Ach, geil. Bin ich auch immer BIP gestolpert, genau. Ach, da muss ich mir auch mal bei denen wieder was kaufen, dass ich dann die Updates von denen kriege, was man so kaufen könnte. Ich bin da immer so ein bisschen gespalten. Und auch hier, auch die habe ich mir hier, Flowers of Evil, klingt auch ganz nice, habe ich zumindest auf meiner Wishlist. Ah, okay. Ja, Void Kampf finde ich auch gut. Ja, habe ich auch schon gesehen, dass es die ja auch schon gespielt, dass die auch schon gespielt wurden in der Hornstrecke. Ja, falls du dich erinnerst. Ja, die Kassette damals. Ich erinnere mich nicht, aber ich habe es gelesen. Und Institute, ach, die waren auch schön. Und genau, No Problem, wir sind ja auch auf Deranged. Das ist eigentlich auch so ein Label, wo man eigentlich fast... Oder hier, Neighborhood Brats, habt ihr auch gespielt im Podcast schon. Auch richtig gut. Ja. Also kannst du eigentlich fast nicht falsch machen. Ja. Das ist gut. Gutes Label. Ja. Auf jeden Fall. Ja, siehst du. Also doch über Label. Ja, ich höre ja dann oder wenn ich die Sachen höre, dann gibt's ja im Maxim Morgen Ruhr Radio und von Razorcake diesen Podcast, den höre ich mir halt an. Und Deutschlands Razorcake. The Razorcake, ja. Ja, das war so ein Hummer-Ding. Biernüsse. Ist das die Übersetzung von Razor Cake? Ja. Okay. Ja, aber dann bin ich immer so zwiegespalten bei so Reunions, ob das irgendwas bringt. Aber am Ende haben die ganze Zeit gespielt und haben halt nur nichts rausgebracht. Aber nö, also tatsächlich klingt das immer noch schön nach... Naja, typischem 80er-Jahre... Ja, für mich hatte das so ein bisschen diesen komischen Garage-Rock mit Hardcore irgendwie so vermischt und dann noch in eingängig gemacht und zack, war es irgendwie was Geiles. Und ich mag die Stimme übelst gerne. Naja, also ich war früher auch immer ein Angry Samoans-Fan und das ist ja musikalisch auch so eine ähnliche Kerbe. Das siehst du, das ganz alte Zeug, das hört man auch nicht mehr, ne? Leider, aber... Man hört, ich höre echt... Weil es nie bei Bandcamp gibt. Nur weil es nicht bei Bandcamp gibt und ich zu faul bin, die Platte rauszusuchen. Und niemand die Texte abgeschrieben hat. Dann könnten wir es zumindest selber singen. Ja, das stimmt. Na, geil. Nächstes Thema, oder? Nächstes Thema oder nächstes Lied? Nächste Lieder. Nächstes Lied vielleicht gleich, oder? Okay. Hast du noch was oder soll ich mal wieder? Dann mach doch. Ne? Wir haben zwar davor drei Lieder von dir gespielt, bevor wir Career Suicide gespielt haben. Wir können natürlich auch noch eins von dir und dann machen wir einen großen Udo Momento-Block ganz am Ende, wo die Leute nochmal laut auftreten können. Wir können doch hier... Ne, dann mach doch beides zusammen. Sex Tape und Primetime in Kombination. Also Primetime finde ich sehr gut. Sextape ist eine belgische Band, die... Dann habe ich, glaube ich, zumindest schon mal was von gehört. Es ist so ein Vogue-Nachfolger sogar. Wie war denn das? Wir hören es einfach an. We'll be right back. Tja. Tja. Wir hätten uns vielleicht noch jemanden dazu einladen sollen. Irgendjemand, der auf Tour der war, Fragen, irgendwas zu erzählen hatte. Der wirklich von, was erlebt hat in seinem ja, Leben. Okay. Naja, nie nur in seinem Leben. In der Zeit zwischen der letzten Hornstrecke und jetzt. Also ich glaube, jeder von uns hat schon etwas erlebt, aber alles ist schon hinlänglich breitgetreten worden. Vielleicht hätten wir Thomas als Call-In-Gast haben sollen. Ich war ja in Leipzig irgendwann mal. Früher, glaube ich. Nee, pass auf, da hatte ich auch die Idee, dass wir auch eine Sendung aufnehmen mit dem Thomas. Aber auch vorher mit Thomas ist irgendwie abgeklärt. Und dann ist der Thomas, war ich in Leipzig, habe ich Thomas angerufen, Thomas nicht reingegangen. Irgendwie nächsten Tag versucht anzurufen, dreimal Thomas nicht reingegangen. Und dann hat er am Sonntagmorgen irgendwie geschrieben, tut mir leid, wir sind irgendwie kurzfristig nach Berlin gefahren, ich bin gar nicht in der Stadt. Ich so, tolle Wurst, ey. Ich so, das scheiß Mikro und alles mitgeschleppt. Naja. Na, dieser Thomas. Dieser Thomas. So sägt man sich seinen eigenen Ast ab. Ja, aber apropos Ast absägen, haben wir uns es möglicherweise mit allen Labels verscherzt heute, die keinen Bandcamp-Account haben. Denn zum Beispiel Pike Records Pike sind meines Wissens nie auf... Mal gucken. Bandcamp. Na, ich habe zumindest mal gesucht. Machen die digital? Nee, die finden das doof, oder? Das weiß ich halt nicht, ne? Deswegen können wir eigentlich nur hoffen, dass Axel und Co. heute nie zuhören. Die hören nicht zu, weil die sind gerade auf dem Konzert. Nee, es läuft ja ohnehin nie live. Aber ja, stimmt. Ich vergesse es immer. Man denkt immer, nur weil ich das jetzt rede, hören das jetzt genau alle Leute an, dass sie das 3 Jahre später oder überhaupt gar nie hören. Vielleicht solltest du... die entsprechenden Leute auch direkt aus deiner E-Mail-Verteilerliste rausnehmen. Ich glaube, die Linken, guck mal hier, die verlinken nur ihre die Bandcamp-Seite von den entsprechenden Bands oder so. Ach, das sind sie, die schönen Leute. Na gut. Ja, naja, und die hassen uns vermutlich ab. Wieso denn? Die, naja, ich meine, das muss ja jeder selber wissen. Ja, ey, wir haben wortwörtlich physische Datenträger gedisst. Nicht Datenträger, Tonträger. Ja, aber also auch wenn wir sie ja eigentlich selber gut finden, aber wir festgestellt haben, wir brauchen sie nicht. Wir für uns nicht mehr. Also ich persönlich brauche die nicht, aber ich sehe durchaus ihre Berechtigung für Leute, die der Meinung sind, dass sie damit was Besseres haben und die über eine Art und Weise ja dann doch der Band irgendwie was Gutes tun, indem sie den ihren kreativen Output halt abnehmen. Ja, also mein Gedanke war ja tatsächlich immer, hat die Band am Ende mehr davon, wenn sie gar keine physischen Tonträger produzieren würde? Also außer, dass sie sich nicht in der Covergestaltung auslassen können. Ich denke, dass selbst Bandcamp ist ja noch so mit einem Bein noch in diesem alten Modus, dass du halt, du kaufst halt ein Album, ne, und das lädst du runter und du hast es irgendwie selber. Und ich denke aber, dass in Zukunft die Kids, die werden überhaupt nicht mehr sowas haben. Die haben einfach ihren Account bei was auch immer. Jetzt ist es halt Spotify. der Anbieter wird was auch immer heißen. Und du kannst mit diesem Account auf alles zugreifen. Whatever, genau. Und dann bezahlst du da hier deine 83 Euro pro Monat oder was. Mhm. Und, keine Ahnung, dann kannst halt alles haben. Ja, nächstes Lied oder? Am schönsten wäre es ja, wenn die Stadtbibliothek das alles so anbieten würde, dass man halt Vollzugriff auf sämtliche Medien der ganzen Erde für 20 Euro im Jahr. Schon aber die digitale Variante, weil sonst wachsen die Warteschlangen natürlich unermessliche, wenn plötzlich alle Zugang zu allem auf einmal haben wollen. Die Bibliothek hat ja sogar so ein E-Bibo-Portal und dort ist es witzigerweise wirklich so, dass die... das funktioniert über so ein digitales Rechte-Management. Ne? Mhm. Und dann kannst du gewisse Sachen nur so und so oft ausleihen, obwohl das ja technisch keinen Sinn macht halt, weil du könntest ja immer noch eine Kopie davon raushauen. Aber dann wird dann gesagt, okay, die Zeitung kann nur von 10 Leuten pro Stunde abonniert werden oder halt gelesen. Aber, nur von 10 Leuten abonniert. Das ist echt total krude. Also da bin ich noch, weil das ist für mich so der letzte, also die Musiksache, das ist ja schon viel älter, da haben sie das ja auch probiert mit den digitalen Rechten und sind halt auf das Maul gefallen und bei den Büchern scheint das aber zu funktionieren, entweder weil die Leute, die das kaufen, nicht so durchblicken oder. Na, vielleicht sind Bücher nicht so einfach zu reproduzieren. Also du kannst es. So, das sind Textdateien. Diese. Ich habe halt keine Ahnung, aber du musst sie doch, naja klar, wenn du sie immer in digitaler Form schon hast. Ja, aber du schreibst doch heute die Bücher eine CD digital. Lässt, wenn du die ins Druckhaus gibst, dann ist es auch alles digital. Die machen doch keine Fotomasken davon oder irgendwas. Nee, aber das, was das Druckhaus oder der Verlag am Ende vorliegen hat, kommt ja nicht unbedingt an die Öffentlichkeit. Und ein gedrucktes Buch lässt sich für jemanden, der das einfach gekauft hat, ja nie so einfach vervielfältigen, außer du kopierst es in einem Kopierer. Ja, aber eine Vinylplatte lässt sich auch nicht einfach kopieren. Na, es geht schneller als ein Buch. Meinst du? Na klar. Ich kenne nur die Leute, es gibt so Leute, die haben sich so eine krassen Scanner gebaut. Also legt da das Buch wie so ein V und dann hast du zwei Kameras. Die eine Kamera guckt auf die eine Seite und die andere auf die andere. Und dann wird von oben so ein Niederhalter, nenne ich es mal, runtergedrückt, der durchsichtig ist, der dann halt die Seiten so platt drückt, dass sie immer korrekt in diesem Bild von den Kameras sind. Und dann wird es halt elektronisch auch dieser gedruckte Text wieder in digitalen Text zurückgewandt. Okay. Ist halt ein bisschen fehleranfällig. Bin halt jetzt auch nicht so bewandert, was Scan-Technologie angeht, aber theoretisch. Also, da habe ich mich ja damals, wo ich das mit den Liedtexten, da habe ich ja mich damit beschäftigt. Sozusagen. Aber eine Platte legst du ja auf und dann lässt du die laufen, hast, was weiß ich, irgendein Programm auf dem Rechner mitlaufen und dann schneidest du im besten Fall hinterher noch, wenn du es schnell und billig machen willst, die einzelnen Lieder auseinander und das war's ja. Du meinst, diese Kopie machen dauert halt höchstens so lange, wie lang das die Platte selber ist. Naja, und ein bisschen mehr, genau. Ja gut, aber bei dem Scannen, ich meine, wenn du es lesen würdest, wird es ja auch viel länger brauchen. Die haben ja wirklich so einen krassen Anhang, wo die dann halt die Seite runter, Foto, und das geht zack, zack, zack. Und so hat ja auch Google dann sich die ganzen Bücher da einverleibt für ihre tolle Datensammlung. Na, also da denken sich die Leute schon was aus, wenn es. Spiel lieber das nächste Lied. Ja. Menschheit ist scheiße. Wir langweilen die Leute. Ich höre schon das Telefon klingeln. Ihr habt es auch fast geschafft, noch vier. Fünf Songs müsst ihr aushalten, dann eventuell noch eine Verabschiedung von uns und. Ich spiele jetzt mal. Dann kommt in 2 Jahren die nächste Hornstrecke erst. Nein, nein, nein, nein. Das weiß man nicht, wann die kommt. Okay, fahr ab. Aber sie kommt. Ich spiele Shit Present. Die habe ich, weiß gar nicht, wo ich die gehört habe, aber das war auch wieder so ein typisches Beispiel für eine Band, die man nicht. Wo ich keine Ahnung habe, was die Texte oder was sagen. Und was aber so eingängige Musik ist, die man so zack, zwischen all dem Geballer hört man mit einmal sowas Poppiges und findet das halt gut, weil es halt mal was anderes ist. Und dann ist mit My Time, das ist, ich habe es Shoegaze genannt. Sonst hätte ich jetzt, wäre mein Vorschlag gewesen, wir spielen, weil es thematisch passt, nach Shit Present direkt Shitty Live. Ah, das passt auch, das und ist dann, auch geil. Und dann spielen wir danach Is und Totenwald und lassen den letzten Song einfach weg. Dreams. war schick. Ja. Oder shit. Shitty Life mit Living in a Trap. Ein sehr schönes Cover. Cover beschreiben ist ja im Podcast immer meine Lieblingsdisziplin. Okay. Ja, das wäre ein gutes Ratespiel auch. Also bei Shitty Life auf der SL. So eine Art 7-Inch. Charade oder so eine Cover-Charade. Versuch es durch Gesten darzustellen. Wie durch das Cover Gesten im Radio, das ist ja noch geiler. Ja, du musst die Arme nur so schnell bewegen, dass die Luftströmung das beschreibt. Wahnsinn, das wäre echt, wenn ich das könnte. Nee, aber tatsächlich gefällt mir dieses Cover auch ausnehmend gut. Eine unglaublich breite Straße, die eine Straße, vermutlich 20-spurig ist. 10-spurig in beide Richtungen jeweils. 19 habe ich jetzt gezählt. Okay. 19 Spuren. Lass es 19 Spuren sein, wobei und das bei mit einem vierspurigen Zubringer, der ja noch rechts daneben irgendwie. Und diese Straße ist voll. Es ist voll in beide Richtungen. Es ist absolute Traffic Jam. Das ist echt brutal. Ja, die Menschen, ey. Aber ich sehe das auch jeden Morgen auf Arbeit, wenn ich auf Arbeit fahre und in jedem Auto nur ein Mensch. Wenn halt irgendwo wieder irgendein dummer Unfall ist und die da alle stehen und alle sitzen drin und gucken sich gelangweilt um. Herrlich. Ach ja, goodbye humans. So. Gibt's dazu noch was zu sagen? Nee. Ja, gut, nicht, dass ich wüsste. Also wir können noch zu den Bands kurz sagen. Shitty Life sind aus Parma. Woher sind... Shit Present? Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Denn, das klang relativ amerikanisch. Soll ich das okay, wir haben mal bei Shitty Life tatsächlich so einen leichten italienischen Akzent rausgehört hat. Italienisch, vielleicht nicht unbedingt bei dem Lied. Ja, Parma ist in Italien. Ach, das Parma. Das okay, Parma. Da wo der Käse. Ah, ja. Okay. Ich dachte, das wäre Schinken. Ach so. Ich glaube, es ist Parmaschinken. Ja, womit habe ich das verwechselt? Mit Parmesan. Parmesan, ja, genau. Na gut, die Vegan. Unterschied zwischen Käse und Wobei ich jetzt überhaupt nicht sagen kann, ob Parmesan oder Parmigiano aus der Region um Parma kommt. Das ist das Label, ist zumindest aus England. Aber die Band jetzt so daher ist, klang jetzt nicht ganz so britisch. Aber hier, guck, hier ist mein Bild. Ich hier als Supporter. Ah, Tatsache. Ja. Zwischen 100 anderen. More. Okay, ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht, dich bei Gloss zu finden unter diesen 2500 Leuten. Bei Shit Present würde es dir leichter fallen. Noch gar nicht so lange her. Gut, na schön. Machen wir dann jetzt, noch schnell die nächsten zwei Sachen? Na, jetzt kommt der letzte Block und danach das... Genau, dann Verabschiedung und... exakt. So, dann hören wir jetzt als nächstes Totenwald aus Berlin / Moskau. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist... so eine Leute aus dem Gebiet der ehemaligen SU, jetzt in Berlin wohnhaft offenbar. Ja, alle ziehen nach Berlin, oder? Also, alle, die nach Leipzig ziehen nach Berlin. Nach Leipzig? Ja. Ins Gefahrengebiet. Ja, aber da haben wir auch hat Ficker auch ein geiles Lied drüber. Ja. Was wir schon gespielt haben heute übrigens. Oder? Nee, so. über diese Gentrifizierung. Ja. Und da haben die auch so eine Zeile hier: Berlin Pui, Leipzig Hui oder irgendwas. Das ist sehr großartig. Ich mag das ohne Ende. Totenwald, Fukushima Blues. Und danach kommen Is. So, hier nach fast 2 Stunden spannender Diskussion. Naja, spannende Diskussion. Fast 2 Stunden haben hier die Steigbügelhalter des Kapitalismus und des Überwachungsstaates Propaganda für Bandcamp zu machen und den guten alten DIY-Gedanken im Schmutz zu zertreten. No. Also vermutlich ist es sehr zäh anzuhören, aber es war trotzdem eine nette Unterhaltung, die wir allerdings ohnehin schon geführt haben. Soll ich mich auch mal entschuldigen dafür, dass wir uns um entschuldigen? Nee. Nee, das stimmt natürlich. Aber ich meine, auf so einer perfiden Art und Weise ist ja dieses Web 2.0 so eine Art DIY. Du stellst halt dein Leben bei Facebook DIY-mäßig rein und keine Ahnung, kriegst ja nur eine Plattform. Ne? Und am Ende? Früher wurde ja der Content von den Firmen gemacht. Und jetzt wird ja nur noch so eine Plattform präsentiert und dann stellst du da deinen eigenen Content halt rein. Also es ist vielleicht jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange oder das Empowerment, aber es scheint zumindest eine nächste Generation zu geben, für die das vielleicht selbstverständlicher ist, sich selbst ja, schade, dass Adam jetzt schon ins Bett gegangen ist, sonst könnte er uns vielleicht noch kurz was dazu sagen, wie er das wie, so sieht, wie seine Aussichten dazu sind. Aber das ist vielleicht eine Möglichkeit für den nächsten Podcast. Adam mit reinnehmen? Ja. Der war jetzt mit Kassel noch schon auf dem ersten Konzert. Hattest du mir erzählt, bei beim Sounds of Bronco. Bronkow. Bronkow. Bronkow. Der Bronkow. Nee, ist kein C, oder? Ist ein K. Nee, aber auch OOW wird ja mitunter als Bronkow ausgesprochen. Okay. Ich weiß es gar nicht, wie da die Regeln sind. Ist das Russisch? Oder, nee, aber sowohl als auch. Also wenn du jetzt zum Beispiel Krakow und Krakau nimmst. Ah, okay. Beziehungsweise gibt es ja auch immer, dann eigentlich anders geschrieben. Gibt es ja im Englischen auch Pow, Pow, Pow. Das wird ja auch Puff, Puff, Puff geschrieben. Puff, Puff, Puff. Okay, ja. Ja. Ja, bevor wir wirklich noch 2 Stunden schaffen. Erlösen wir euch jetzt mit... Na, niemand muss das hören, das ist ja das Geile. Also jeder, der sich gedacht hat, oh, was für ein Scheiß, der hat schon längst das Wecke. Es wäre schon, glaube ich, ganz gut, wenn es die Möglichkeit gäbe, so die Marken zu setzen, wo du beim Hören des Podcasts einfach nur von Lied zu Lied springen kannst. Das gibt es. Und das Gelaber überspringen kannst. Also wenn ich noch mehr Bock hätte, das zu machen. Man Lesezeichen. Ja, dann könnte man das so einfügen, dass man sagt, okay, hier geht der Block los. Und dann klickt man da in seiner Abspielliste nicht nur auf die Datei an sich, sondern kann dann in der Datei sozusagen zu diesem Kapitel. Also wenn du dir mehr Arbeit Kapitel, machen so würdest, heißt es nicht, nicht Lesezeichen, wie Kapitel. Du gerade sagst, dann gänge das. Okay, also ja, genau. Wenn ihr euch gelangweilt fühlt von diesem Podcast, dann... Müsst ihr euch selber die Kapitelmarken setzen. Ich wollte gerade sagen, dann wisst ihr, wem ihr es zu verdanken habt. Nämlich uns beiden. Ja. Okay, hören wir auf mit Arbeitstitel Bullenblut, einer Band... über die ich auch auf Bandcamp gestolpert bin, eine Zwei-Personen-Kombo, Schlagzeug und Bass, wobei ich glaube, bei dem Lied noch mehr Instrumente dabei sind, die irgendwie aus dem Umfeld des Freiburger, ich weiß im Moment gerade nie, wie das dortige Jugendzentrum heißt, kommen und das Ox-Fanzine hat sie mit Mülheim Asozial verglichen, obwohl es musikalisch überhaupt nie passt, aber auch so ein bisschen szenekritisch, satirischer. Ja, Satire ist, glaube ich, das deutscher Punkrock. Deutschpunk nur, halt, nur als wesentlich Satire poppiger, und aber. Und Mülheim Asozial hatte ja das Problem, dass dann genug Leute sogar für bare Münze genommen haben und dass die dann sogar genau das Publikum am Bein hatten, was sie eigentlich. Satirisch das ist richtig. Persiflieren würden. Das ist, auf jeden Fall kein großer Wurf, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß. Nee, ich höre das tatsächlich gerne. Mit dem Lied Ausziehen. Ja. Ja, warum wir da lachen. Aber nächstes Mal mehr. Ciao. Ahoi. Ausziehen, ausziehen, ausziehen. Aus der Einbauwohnung, Neubausiedlung, Rettung, jeder Grundbauwohnung. Ausziehen, ausziehen. aus Ferienhaus und linke Zentrum-Männer, diesmal Haus und Matze, ja! Ach zur Hölle mit der Miete, der Teufel und in der Zeit, ja, der Studi lebt Mainstream und ich war mit dabei. Ach zur Hölle mit den Botzen, jagt sie auf der Stadt, mein Vater, der da bleibt, weil er mich so lieb, weil er mich so lieb, weil er mich so lieb. Ausziehen, ausziehen, ausziehen! Zur Fläche und zur Knopf, die Tiere voll der Stadtregierung! Ausziehen, ausziehen, ausziehen, ausziehen! Du permittierst ein Legitimierung, die dir beruht am Stadtsanierung! Ausziehen, ausziehen, ausziehen, ausziehen! Vertreibung an unserem Stadtrat, Stadt und Wirtschaft an den Haaren! Ausziehen, ausziehen, ausziehen, ausziehen! Weil ich bin es 90, also träume ich ganz selbst bestellen, ja! Yeah! Ja, der Studi lebt Mainstream und ich war mit dabei. Ach zur Hölle mit dem Botzen, jagt sie auf der Stadt, mein Vater.